Namo Bhen Shi Shikya Muni Fo. Namo Bhen Shi Shikya Muni Fo. Namo Bhen Shi Shikya Muni Fo. Namo Bhen Shi Shikya Muni Fo. Namo Bhen Shi Shikya Muni Fo. Namo Bhen Shi Shikya Muni Fo. So, wir haben den Chef begrüßt und uns verbeugt von ihm, und dann können wir seine Lehre übergeben. Und wir sind jetzt im 6. Kapitel. Das erklärt die Praxis von Shamatha und Vipassana in der Lehre von Bodhisattvas. Ist diese Praxis dann verschieden von dem, was erklärt wird in der Lehre von Theravada? Es ergänzt sich, wir haben gesagt. Wenn man sich mit der Lehre von Mahayana oder in der Lehre von Bodhisattvas, wenn sich man damit beschäftigt, man sieht, dass eigentlich diese analytische Meditation ist viel mehr gegründet auf theoretischem Verständnis. Es wird nicht richtig über Es wird nicht direkt über Vergänglichkeit meditiert. Es hat auch seine Gründe. Wenn man es macht, was passiert? Man will von der Weg, von sich selbst und von der Welt weg, weil das alles ist Vergänglichkeit, nichts anderes als Vergänglichkeit. Aber deswegen, wir haben gesehen, wo bleibt das Herz von Bodhisattva, Geist von Bodhisattva in den Geliebten, ein Buddha zu werden. Die Diamant-Sutra erklärt, was ist Praxis von Bodhisattva? Praxis von Bodhisattva ist, diese Geliebte zu nehmen, alle Wesen zu befreien. Und was fügt Diamant-Sutra dazu? Diamant-Sutra ist doch Grundlage für Verständnis von Zen-Praxis, weil aufgrund von Diamant-Sutra Huineng hat Erleuchtung erlangt. Und was wird dazu gefügt? Der Bodhisattva hat geliebt, alle Wesen zu befreien, aber er sieht keinen Wesen. Es sieht also paradox, aber jetzt studieren wir Herzsutra. Wenn wir die Bedeutung von Herzsutra verstehen, dann ist es überhaupt kein Paradox. Wesen ist ein Traum. Wir sind ein Traum, die Welt ist ein Traum. Und das in der Theravada-Lehre erfährt man durch gründliche Untersuchung von Vergänglichkeit in sich selbst und in allen Objekten, die das Selbst erfahren kann. Aber jetzt wollen wir, wenn wir ein Bodhisattva sein möchten, wir wollen Buddha werden. Wir können nicht uns von der Welt abwenden, weil wir haben Geliebte, alle Wesen zu befreien. Dann wie können wir alle Wesen befreien? Indem wir uns selbst und alle Wesen als ein Traum betrachten. Und der Shamatha und Vipassana studiert mit der Theravada-Perspektive. Er erreicht das durch direkte Sehen von Nirvana. Wenn man direkt Nirvana erblickt hat, alles, was man ist und was das Ich sieht, wird zu Traum. Aber dann, man wendet sich weg, indem man weiter Unbeständigkeit von allen Phänomenen, die selbst und die Welt zusammensetzen, weiter meditiert. Aber indem man alle Wesen befreien möchte, kann man sich nicht von der Welt und von den Wesen weg. Man kann nicht. Dann man erreicht und muss erreichen, wenn er wirklich ein Bodhisattva ist, alle Versenkungen, alle Vipassanas, die man braucht, um in der Reinheit des Geistes zu bleiben. Aber man muss immer wieder und wieder zurück in die Welt, bis man völlig diese nicht-dualistische Natur des Geistes verwirklicht hat. Ja, lieber diskutieren wir danach. Erst erklären wir ein bisschen, sonst kommen wir nicht mal zu zweiter, zu, nicht machen nicht mal die zweite Frage komplett. Und die zweite Frage ist dann, was sind die Objekte? Oder was sind die Vastu? Wir haben gesagt, die Grundlagen von Shamatha und Vipassana, wenn man so solche Perspektive hat. Welche Perspektive? Perspektive von Shamatha und Vipassana, von Bodhisattva. Und ein Bodhisattva hat die Perspektive von Bodhi. Und Bodhi in der Lehre von Bodhisattva gibt es kein individuelle Bodhi. Der Geist, wahre Geist, ist gemeinsam zu allen Wesen. Und das ist zu verwirklichen. Individueller Geist ist eine Illusion. Und das ist zu verwirklichen. Darüber meditiert man. Und wie meditiert man? Indem man geliebte Volk, alle Wesen zu befreien, aber sieht keine Wesen, weil sie Wesen sind eben Leerheit. Und Leerheit sind die Wesen. Und dann die in der in dieser Lehre, wie wir sehen werden, alle diese Verständnis von Aggregaten, von Grundlagen der Wahrnehmung und so weiter, alle sind nur und bloß die Mittel, die existieren auch nicht. Warum? Weil bedingte Entstehung ist eben die Leerheit. Und Leerheit dann wird zu eine einzige Realität. Andere Realität gibt es nicht. Alles, was man lernt dann in Buddhismus, ist nur Mittel, um das zu realisieren. Dann, jetzt, wir haben vier Objekte. Und vier Objekte sind ein Prozess. Und solange man nicht die Realität gesehen hat, wie sie wirklich ist, das heißt in der Lehre von Buddhismus, heißt das, man sieht die vier edle Wahrheiten als Soheit. Dann die vier edle Wahrheiten ist eine Wahrheit. Zweite Wahrheit gibt es nicht. Das sagt Buddha sogar in der Theravada. Ekam hi satyam dvitiyam na vidyate. Und alle Dharmas, die man lernt, alle Techniken, die man lernt, egal ob es Theravada ist, Mahayana ist, Tantrayana ist, sogar in Mahayana Yoga und andere Religionen. Alles ist nur Mittel, zu diese eine Wahrheit zu verwirklichen. Und diese eine Wahrheit zu verwirklichen heißt, wahre Geist zu verwirklichen. Dann die Mahayana-Lehre auch sagt, nicht hier genau in diesem Buch, aber Sie finden das in vielen anderen Schriften, dass eigentlich Dharma ist Geist. Andere Dharma gibt es nicht. Und Geist von wem? Geist von den Wesen. Und jetzt, wir haben angefangen zu lernen, diese vier Objekte, was in dieser Tradition den Weg zur Realisierung darstellen. Dann, solange man nicht diese selbstlose Realität, in hier wird betont, selbstlose Realität, nicht von, nur von Personen, aber von allen Phänomenen. Was bedeutet das? Folge davon, dass alle Phänomene selbstlos sind, ist, dass wir uns, ob wir davon bewusst sind oder nicht, wir befinden uns schon in Nirvana. Nur wir sind nicht davon bewusst. Nirvana ist natürlicher Zustand. Wenn Sie das verstehen, dann haben Sie etwas. Das ist eigentlich Essenz, damit man Zen versteht. Aber das ist sehr schwer zu verstehen und sehr leicht zu missverstehen. In Zen lernt man von Anfang an, unsere Natur ist Nirvana und man meditiert nur über diese Natur. Das ist zu verwirklichen. Und warum leiden wir? Weil wir nicht natürlich sind. Natürlich sein heißt in Nirvana sein. Aber wir sind nicht natürlich. Wenn wir wissen, dass wir nicht natürlich sind, das ist Zen. Warum? Dann ergänzt sich Einsicht mit Samsara. Einsicht ist im Rahmen von Samsara und kann nicht diese Rahmen von Samsara weggehen. Und solange wir nicht das natürliche direkt realisiert haben, wir haben gelernt, dann haben wir nur zwei Objekte. Zwei Objekte, die heißen dann eigentlich Bilder des Geistes. Und diese Objekte, ob wir davon bewusst sind oder nicht bewusst sind, wir entweder analysieren, dann ist es Vipassana, oder wir bleiben bei demselben Bild, wenn wir meditieren, dann ist es Shamatha. Und wenn man bei demselben Bild bleibt, dann geht man durch 9 Stufen. Das ist Erklärung von Shamatha in China, Tibet, allen Traditionen von nördlichen Buddhismus. Man geht zu 9 Stufen in Bleiben in Shamatha. Wenn man Vipassana übt, man geht durch 4 Stufen von Vipassana. Und diese kann man zusammensetzen als 7 Sorten von Aufmerksamkeit. Wir haben schon erklärt, in dieser Tradition, Aufmerksamkeit ist Schlüssel für Verständnis von Meditation. Indem wir nicht Aufmerksamkeit beherrschen, können wir nicht von den Bildern los. Wir können nicht die Bilder transzendieren. Der Buddha hat die Bilder völlig transzendiert, deswegen er braucht keine Aufmerksamkeit. Er braucht nicht Objekte zu untersuchen, weil er nur spiegelt die Objekte. Er braucht nicht Vitarka, er braucht nicht Vichara, er braucht nicht Aufmerksamkeit. Er spiegelt die Objekte, weil er realisiert hat, er hat völlig realisiert, diese nicht-dualistische Natur des Geistes. Deswegen, warum rezitieren wir Herz Sutra? Damit wir verstehen, dass diese Natur des Geistes ist gemeinsam zu allen Wesen. Deswegen der Buddha ist, wie wir sagen, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Der Buddha ist mit allen Wesen zu dem anderen Ufer gegangen. Wie kann er das machen? Ist nicht möglich, natürlich. Wir sind immer da. Indem er die wahre Natur des Geistes realisiert hat. So, dann solange wir nicht direkt das Objekt der Erfahrung in der Befreiung gesehen haben, wir kennen nicht, das haben wir schon erklärt, diese Ashravas. Was bedeutet Ashrava? Es ist Zufluss. Ashrava heißt, dass die Unreinheiten strömen in unseren Geist von draußen und von innen. Das ist Ashrava. In Pali Asava. Wenn sie von draußen strömen, müssen sie auch von innen strömen. Wenn sie von innen strömen, müssen sie von außen strömen. Dann innen und außen strömen. Und das ist die Bewegung. Dann, wir haben gelernt, wenn wir verstanden haben, was ein Zustand ohne diese Strömung von innen und von außen ist, dann haben wir diese Pfad von Sehen erreicht. Wenn wir Pfad von Sehen erreicht haben, was passiert? Diese Selbst und was Selbst erfährt, ist nicht mehr real. Solange wir nicht diese Pfad erreicht haben, dann diese Selbst und was Selbst erfährt, ist vollkommen real. Und wenn es nicht real ist, dann die Strömung von Unreinheiten von innen und von außen kann man völlig abschneiden. Dann weiß man, dass in Zukunft man kann in den Zustand von vollkommener Ruhe, Reinheit kommen. Obwohl jetzt noch nicht, in Zukunft muss es sein, weil wir wissen, wo es ist. Wir haben eine Richtung. In der Theravada wird erklärt, dass das passiert dann in Minimum in 7 Leben, auch wenn man sehr faul ist. in Mahayana, dann es dauert noch eine unzählige Kalpa. Das ist, was eine Kalpa dauert, wenn man mit einem Tuch ein Granit von 8 Quadratkilometer einmal in 100 Jahren streicht, dann so lange dauert, bis die Kalpa, bis diese Quadrat zu Sand wird. Jetzt unzählige, eine unzählige Kalpa. Dann, was heißt das? Das ist Mittel, muss man verstehen. Bis wir erfahren, dass eigentlich was wahre Geist ist. Das ist gar nicht so leicht. Diese nicht-dualistische Erfahrung, wirklich eine direkte Erfahrung von Nicht-Dualismus, was wir haben, ist nur sozusagen ein Geschmack davon. Aber wirkliche Erfahrung ist dann ein Samadhi, das sich nicht ändert. Dann sieht man nicht mehr wahre Subjekt und Objekt, kann nicht mehr passieren. Aber wir sehen immer und meistens etwas Wahres innen als unterschiedlich von dem, was draußen ist, nicht wahr? So, dann, was passiert, wenn man dritte Objekt gesehen hat? Das heißt, nicht ein Bild des Geistes, das man analysieren kann, oder ein Bild des Geistes, das, bei dem man bleibt. Erst muss man aber ihn sehr klar wahrgenommen haben, dann kann man bei ihm bleiben. Wenn man ihn nicht ganz klar wahrgenommen hat, dann wird man wohl nicht damit bleiben. Und damit man da bleibt, geht man durch diese 9 Stufen von Shamatha. Das ist die Tradition. Das ist dann Samadhi. Und wenn man diese Samadhi hat, dann diese Prashrabdi, diese Klarheit, Entspannung, Leichtigkeit, dann bleibt. Keine Schwankungen mehr. Warum? Weil Einspitzigkeit des Geistes geht nicht weg. Wenn wir wirklich Einspitzigkeit des Geistes erreicht haben, dann gibt es keine Schwankungen mehr im Geist. Keine Tendenz zu senken, keine Tendenz zu sich zerstreuen. Das ist Einspitzigkeit des Geistes. Wenn diese Einspitzigkeit des Geistes wird zur Gewohnheit, das ist Samadhi. Diese Dhyana ist nur ein sozusagen ein Mittel dafür. Aber in Dhyana kommen ab und zu wieder diese Schwankungen des Geistes. Bis man sich nicht an diesen Zustand von Einspitzigkeit des Geistes gewöhnt hat, und dann Samadhi wird natürlich ohne jegliche Anstrengung. Und das wird betont viel mehr in der Tradition von nördlichen Buddhismus, viel mehr als Dhyana zu erreichen. dass man in diesem Zustand bleibt, wenn sie sich mit tibetanischem Buddhismus beschäftigen, mit, oder mit Zen oder mit Dzogchen, Mahamudra und so weiter, mit Tantra. Das ist der Zustand, das hochgeschätzt wird. Nicht so viel die Dhyanas, die nicht betont werden. Aber in dieser Tradition doch werden sie sehr getont. Weil das Verständnis, dass alles nur Geist ist, kommt eben von diesem Zustand von Dhyana. Warum? Weil der Geist verschmelzt mit dem Objekt zusammen. Das ist sehr wichtige Erfahrung in dieser Tradition. Wir werden sehen, dann dieses Buch erklärt, dass ob diese Objekt und Geist sich unterscheiden. Buddha antwortet, nein. Geist ist eben das Objekt ist eben das Geist. In Zustand von Dhyana, von Samadhi ist es klar, aber in normaler Weise, wir sehen das nicht, dass Objekt ist Geist und Geist ist Objekt. Aber die Yogacara sagt, dass genau was wir in Samadhi erleben, das ist die Realität. Objekt ist Geist, Geist ist Objekt. Und was passiert, wenn man dann unmittelbar dieses dritte Objekt gesehen hat? Das heißt hier, er hat das übersetzt als die Gesamtheit der Phänomene. Was passiert, wenn man die Gesamtheit der Phänomene gesehen hat. In Chinesischen heißt das Shi Pian Ji. Shi heißt die Grundlage, Pian heißt Pian Ji heißt eigentlich Limit. Limit von den Grundlagen der Wahrnehmung. Und was ist Limit der Grundlagen der Wahrnehmung? Das sind die fünf Aggregate und Soheit. Mehr kann man nicht erfahren. Niemand hat mehr als das erfahren. Wenn man erfährt, nach der buddhistischen Lehre, wenn man erfährt etwas mehr als das, dann erfährt man, erfährt er die Hörner auf dem Kopf von Hase und die Haare auf der Schildkröte. Viele, viele Gleichnisse werden gegeben, damit man versteht, dass alles das ist nur eine Vorstellung. Kann man nicht erfahren, auch wenn man sich sehr, sehr bemüht, außer, außer Aggregaten und Soheit, kann man nichts erfahren. Wie immer man es nennt, im letzten Ende, wenn man Orte sucht, bleibt nur Soheit und fünf Aggregate. Wenn man das durchgeblickt hat, hat man dann das, ein anderes Objekt in der Meditation, das transzendiert die Bilder des Geistes. Alle anderen Objekte transzendieren nicht die Bilder des Geistes. Und diese, was hier erklärt wird als Gesamtheit der Phänomene, hat zwei Aspekte. Hat Aspekt Yavat Bhavikata, hat Aspekt von dem, wie weit der Geist kann gehen in der weltlichen Realität. Der Geist kann nicht gehen in der weltlichen Realität über die fünf Aggregate, über die sechs Sinnen und sechs Objekte der Sinnen, über die 18 Elemente zu den sechs Sinnen und sechs Objekten, noch sechs Sorten von Bewusstsein. Der Geist kann nicht das transzendieren. Auch wenn er sich sehr viel bemüht, er kann nicht von diesem Bereich heraus. Wenn man das versteht, versteht man Buddhismus. Buddhismus sagt, alles, was man verwirklichen kann, alles, was man kennen kann, kann man nur kennen durch Berührung von den Sinnen. Was man nicht berührt, kann man nicht kennen. Und was wir berühren können, wir kennen nur durch die Sinnen. Also alles, was man verwirklichen kann, was man lernen kann, was man realisieren kann, was man erfahren kann, was man kennen kann, was man wissen kann, bezieht auf Berührung. Ohne Berührung nicht zu realisieren, nicht zu erfahren, nicht zu lernen. Wenn wir das verstehen, verstehen wir Buddhismus. Man muss berühren, damit man lernt. Jetzt lernen Sie atmen. Wenn Sie nicht atmen, berühren, dann meditieren Sie nicht über Atmen. Ja? Das muss sehr klar sein. Man kann nur erfahren, das, was man berührt. Und am Ende berühre ich den Geist, also den... Im letzten Ende, Objekt in dieser Tradition, Objekt und Geist kann man nicht trennen. Alles, was man erfährt, ist dann nur Geist. Und dieser Geist, das ist alles, was man erfährt, heißt Alaya. Das ist Geist, das klebt. Wenn Geist nicht klebt, nichts ist real. Weil Geist klebt, wir haben die Illusion, dass was wir als Bilder erfahren, ist real. Ja? Dann, es gibt Yavat Bhavikata, so weit wie der Geist gehen kann, die fünf Aggregate, er kann nicht fünf Aggregate transzendieren, und Yatha Bhavikata. Yatha Bhavikata ist Soheit. Und in dem letzten Ende, wenn wir Buddha werden, alles wird Soheit. Die Versenkungen werden Soheit. Alle Phänomene werden Soheit. Außer Soheit gibt es gar nichts. Und was ist Praxis von Bodhisattva? Er bleibt in Soheit. Er bleibt mit mit den Tatsachen. Und Tatsachen und Soheit lassen sich nicht trennen. Es ist Soheit auch, das Gefühl heißt Empfang von dem Objekt als angenehm oder unangenehm oder neutral. Es ist Soheit, dass die Härte ist Erdeelement. Auch wenn dieser Tisch weggeht, das ändert nicht die Tatsache, dass Härte ist Erdelement. Aber wenn wir den Tisch brennen, dann ist nicht mehr Tisch. Aber Erdeelement kann nicht weggehen. Man kann ihn nicht brechen. Deswegen, es ist wahr, es ist die Soheit. Wasserelement, wenn Wasser weggeht, wenn wir kochen, wird nicht mehr da. Aber die Tatsache, dass Wasser ist Kohäsion und Fließen, wir können nicht brechen. Das ist Soheit. Feuer wir können zünden, es dann wird erlöscht. Aber die Tatsache, dass Feuerelement ist Temperatur und dass jedes Phänomen, das Form hat, mit Temperatur verbunden ist, kann man nicht wegräumen. Deswegen ist es so heit. Und Vipassana eben eigentlich bedeutet, in Soheit zu bleiben. Na gut. Wenn man in der Soheit verweilt, wie kann man sich dann dem Leiden von anderen Wesen widmen? Wie kann man sich das Ganze sehr einfach. Wenn man versteht eigene Leiden, versteht man Leiden von anderen Wesen. Es ist nicht verschieden. Leiden von, wenn einzige Realität ist Geist und wenn Wesen sind Illusion, dann Leiden von sich selbst und Leiden von den Wesen kann man nicht trennen. Indem man denkt, dass Leiden von sich selbst ist wahr, dann auch man ist verwirrt gegenüber Leiden von dem anderen. Wenn Leiden wahr wäre, dann die Befreiung ist unmöglich. Weil Leiden nicht wahr ist, Befreiung ist möglich. Und wenn Leiden nicht wahr ist, dann kann man den anderen helfen. Wenn Leiden wirklich wahr ist, dann wie kann man helfen? Deswegen in dieser Lehre wird gesagt, dass der wahre Zustand ist Nirvana. Leiden existiert natürlich, aber es ist nicht nötig, Leiden von Geist ist nicht nötig. Und Geist ist eigentlich die Grundlage von allen Phänomenen. Geistige Leiden kann man vermeiden. Nun dazu ist Dharma. Aber körperliche Leiden kann man nicht vermeiden. Ist unmöglich. Niemand kann körperliche Leiden vermeiden, weil das, was geboren ist, wird sterben, wird krank sein. Und Geburt selbst ist ein Leiden. Gehen Sie in ein Krankenhaus zu sehen, wenn Sie nicht davon überzeugt sind. Wenn Geburt Leiden ist und Tod Leiden ist, was da inzwischen ist, dann wohl wird nicht große Glückseligkeit sein, was Körper anbetrifft. Ist das so? Wahre Glückseligkeit gehört dem Geist, nicht dem Körper. Diese körperliche Glückseligkeit dauert nicht lange. Und wenn man daran haftet, wird man nur und nur enttäuscht. Ist das so? Und warum leiden wir? Weil wir an Körperlichkeit gebunden sind. Wenn man in Samadhi ist, man leidet nicht. Kein Leiden in Samadhi. Aber solange man nicht Weisheit hat, wenn man aus Samadhi weggeht, dann wieder leiden und sogar noch wenn Weisheit nicht da ist, sogar noch intensiver, weil man durch Samadhi wird sehr, sehr sensitiv. Und die sensitiven Menschen leiden viel, nicht die nicht-sensitiven. Ist das so? Sehen wir das auch so? Deswegen, der Buddhismus erklärt, dass alle Dharmas, das haben sie in Theravada auch, alle Dharmas sind nur Mittel zur Weisheit, nichts anderes. In Dhammapada haben sie sehr schöne Vers. Saddena tarati ogam apamadena anavam viriena dukkam acheti panyaya visujati. Sehr wunderbar. Was bedeutet das? Saddena tarati ogam, durch Vertrauen man quert diese Flut, ne, wenn viel Wasser, das ist ein Synonym von Samsara. Apamadena anavam, durch Achtsamkeit, man kann queren große Ozean, durch Anstrengung, Virya, hält Anstrengung, man kann Dukkha, Leiden überwinden. Und aber im letzten Ende nur durch Weisheit Panyaya Visujati, nur durch Weisheit wird man rein. Alles das ist, sind nur Mittel des Weisheit, Bereich der Weisheit, aber Weisheit ist das Ende. Anfang und Ende. Und Weisheit kommt nicht zum Ausdruck ohne Mittel. Und die Mittel kommen zur Reife, wenn das wahre Objekt, das Objekt von mittlerer Weg ist, vor dem Geiste erscheint. Dann die alle Tugenden kommen zusammen. Normalerweise die Tugenden kommen immer getrennt. Aber nur mit dem Objekt der Befreiung, alle Tugenden kommen zusammen. Das ist genau dann weiter erklärt. Es kommt in Theravada auch, aber es ist weiter erklärt in Mahayana, besonders in China, populärste vielleicht Sutra, Diamond Sutra, der Buddha sagt dem Subhuti, dass diese, wenn man einen an individuelle Verdienst ist praktisch ist immer winziger Verdienst. Der wahre Verdienst gehört der Realität. Das ist auch Wurzel von Zen. Jetzt lernen Sie Qigong, das auch wird I Ching Ching Qigong ist mit Bodhidharma verbunden, das Zen nach China übertragen hat. Wenn er nach China kam, er kam zu dem Kaiser Wu von dem Staat Liang und der fragte ihn, ich habe so viele Kloster gebaut, ich habe so viele Mönche ordinieren lassen, was ist mein Verdienst? Und er sagt, kein Verdienst. Dann er ärgert sich der König und sagt, wer steht von mir da? Bodhidharma sagt, ich weiß nicht. Ich unterscheide nicht. Aber der gute König hat nicht verstanden. Danach, wenn er weggegangen ist, hat er verstanden. Dann wollte ihn zurückrufen, aber Bodhidharma schon lange weg. kann ihn nicht finden. Verdienst gehört der höchsten Realität, nicht dem Individuum. Wenn man das versteht, das ist Mahayana. Individuum kann nicht wahre Verdienst haben. Und ohne Verdienst kommt man nicht weiter. Wenn man das sehr klar gesehen hat, dann wird die Meditation viel leichter. Diese Lehre nur hilft der Meditation, nichts anderes. Alle Verdienste, wenn man sehr klar sieht, gehören der höchsten Realität, dann die Meditation wird viel, viel leichter. Aber wenn man denkt, dass Verdienst gehört dem Individuum, dann die Meditation wird sehr mühsam. Die wahre Realität, wahre Geist ist immer konzentriert. Wahre Geist ist immer mit Weisheit verbunden. Wahre Geist ist ohne Faulheit, das wir alle haben. Wahre Geist ist immer tolerant. Wahre Geist ist, kann nicht Nicht-Moralität üben. Und wahre Geist kann auch nicht ohne Freigebigkeit sein. Er gibt alles. Wir geben nicht. Wir sind nicht moralisch. Wir sind nicht tolerant. Wir sind ohne Anstrengung. Wir sind ohne Konzentration. Und wir sind Illusion. Wenn man so denkt, die Meditation wird viel, viel leichter. Aber wenn man denkt, ich bin faul, ich ärgere mich, Meditation wird sehr schwer. Sehen wir dasselbe? Deswegen, diese Lehre ist sehr, sehr nützlich. Auch wenn man Theravada übt, ist unglaublicher Schatz. Und jetzt müssen wir ein bisschen weiter, wir bleiben immer bei der zweiten Frage. Aber es ist auch sehr wichtig, deswegen wir können das nicht unterschätzen, alle diese Informationen, dann geben uns neue Perspektive für Praxis, das sehr, sehr wertvoll ist. Dann, wenn wir erleuchtet sind in dieser Perspektive, wir sehen nur Yavat Bhavikata, Yata Bhavikata. Wir sehen nur die Grenzen der Realität im Sinne von fünf Aggregaten, bedingte Entstehung und so weiter und im Rahmen von Soheit. Und diese Soheit existiert genauso in der Welt wie in Überwelt. Es ist nur eine Soheit, eine Wahrheit. Warum dann Rahmen? Und warum dann ein Rahmen? Das ist nur ein Wort. Wir drücken uns aus durch Worte. Ohne Worte, wir lieber schweigen. Worte sind nur Worte, das haben wir am Anfang schon gelernt. Worte sind illusorisch, aber ohne Worte zu benutzen, wir werden nie erfahren, dass Worte illusorisch sind. Niemand wird erfahren, deswegen hier, er sagt, alle Worte sind illusorisch und dann keine Tradition betont so viel Studium der Schriften, so wie Yogacara. Aber gleichzeitig sagt, dass alle Worte sind illusorisch. In Mahayana, wir arbeiten immer mit Paradoxen. Das ist der beste Weg. Und für eigentlich in unserer Tradition ist auch so. Die wahre Lehre ist in Paradoxen. Und wir wollen immer die Worte fassen. Aber die Worte lassen sich nicht fassen. Was sich fasst, da ist das Bild des Geistes. Nichts anderes. Aber diese Tendenz, dieses Bild des Geistes zu fassen, ist sehr, sehr, sehr stark. Deswegen sehr wichtig zu verstehen, dass dieses Bild des Geistes ist, unterscheidet sich nicht von dem Geist selbst. Das ist Yogacara. Naja, dann diese letzte Stufe, dann alles, was zu tun ist, getan ist, ist dann in allen Aspekten von Leben. In allen Aspekten von Leben ist dann alles, was getan wird, ist, alles, was zu tun ist, ist getan. Das ist dann Zustand von Buddha, diese Perfektion. Warum? Weil nicht mal die Kraft der Gewohnheiten beeinflusst den Geist von Buddha. Deswegen er kann reflektieren die Sachen, wie sie sind. Deswegen in Mahayana wird Buddha, dieser historische Buddha, wird auch nicht betobt, sondern wahre Buddha ist wahre Natur des Geistes. Historischer Buddha hat nur die Funktion, diese wahre Natur des Geistes zu zeigen. Nichts anderes. Das ist Zen auch. Was ist Buddha? Was ist die Antwort? Diese Spachtel, um diese Arschloch zu reinigen, sagt man in Zen auch. Nichts kann von dem Buddha heraus. Buddha ist die Natur der Dinge und wir müssen das benutzen, damit wir leben. Jetzt benutzen wir Papier, Toilettpapier. Jede Seite von unserer Tätigkeit, wir sehen diese Natur des Geistes. Das ist Buddha. Okay, dann wir kommen zur dritten Frage. Und diese Frage braucht man ein bisschen mehr Zeit zu erklären. Und wir sind immer noch bei dritter Frage. Der Bodhisattva Maitreya sprach den Buddha und sagte, Weltgeehrter, wie ist der Bodhisattva in der Lage, auf Basis dieser vier Objekte, Shamatha und Vipassana, zu erlernen? Sehr wichtig. Die Buddha antwortete dem Bodhisattva Maitreya und sagte, guter Sohn. Was heißt guter Sohn? Einer, der zu guter Familie gehört, ist ein guter Sohn. Und wie werden wir zu guter Familie gehören, wenn wir die wahre Natur der Dinge verstehen? Guter Sohn, das unwirkliche Dharma, wie ich es für Bodhisattvas formuliert habe, besteht aus den... Nein, das ist dann... Ja, wir haben noch nicht zweite Frage geantwortet. Unter diesen vier, eigentlich, das ist die dritte Frage, aber Sie machen das zweite Frage. Unter diesen vier, welche sind die Objekte der Shamatha-Meditation, welche die Objekte der Vipassana-Meditation und welche sind die Objekte von beiden zusammen? Der Buddha antwortete dem Bodhisattva Maitreya und sagte, guter Sohn, das eine Objekt ohne Unterscheidung ist ein Objekt des Shamatha. Das eine Objekt mit Unterscheidung ist ein Objekt im Vipassana. Die beiden Objekte der Gesamtheit der Phänomene und der Erfüllung unserer Pflicht sind Objekte in beiden Meditationen. Dann man übt Shamatha und Vipassana, damit man sie dann im Zustand von Klarblick zusammensetzt. Und in der Tradition von Theravada geschieht das nur, wenn man den Pfad von Sehen direkt erfahren hat. In dieser Tradition bemüht sich dafür sozusagen seit Anfang. Und wie, wir haben schon erklärt, wenn der Geist sinkt, man muss Objekt unterscheiden. Wenn der Geist sich hebt, man muss dasselbe Objekt im Geiste behalten. Bis dann diese Geschmeidigkeit des Geistes bleibt. Und wenn die Geschmeidigkeit des Geistes bleibt, dann wird Shamatha und Vipassana erfolgreich. Wenn es nicht bleibt, wird nicht erfolgreich. Also die Betonung ist auf nicht in Versenkung einzugehen, aber auf diese Geschmeidigkeit des Geistes, das bleibt. Wenn Sie das verstehen, dann verstehen Sie auch, warum diese in Zen, in Dzogchen, in Mahamudra und so weiter, wird nicht so viel die Versenkungen betont. Aber in dieser Tradition werden sie betont, weil durch Versenkungen man versteht sehr klar, dass Objekt des Geistes sich nicht von dem Geist trennen lässt. Jetzt im Buddhismus, normalerweise, man lernt erst Versenkung mit dem weltlichen Objekt, damit man lernt die Versenkung mit überweltlichen Objekt. Und diese zwei Sorten von Samadhi werden von Anfang an dann zusammengesetzt in der Mahayana-Lehre, weil die einzige Realität ist Soheit. Was ist die überweltliche Samadhi? Objekt ist, nur drei Objekte für, von überweltlichen Samadhi. Von weltlichen Samadhi vielen Objekte. Theravada erwähnt 40, diese Tradition erwähnt 6, eigentlich 12. In dieser Tradition sogar die 5 Aggregate sind Objekte von Shamatha. Und eigentlich gibt es viel, viel mehr. Das sind nur Grundobjekte. Aber eigentlich Objekte von Shamatha sind viele, viele. Von buddhistischer Ansicht sogar der Gott, abstrakte Vorstellung von Gott, ist auch Objekt von Shamatha. Man kann sehr gut in alle diese Versenkungen erleben. Wenn Sie lesen die Schriften von Teresa de Avila, ich hatte vor kurzem Kurs da, dann sie beschreibt diese Meditation über Gott mit sehr ähnlichen Ausdrücken, wie was man erlebt in den Versenkungen, bis dann der Geist bleibt im Zustand von Gleichgewicht, das sich nicht ändert. Also, normalerweise hier sollte ich erklären, die Stufen von Shamatha mit einem Objekt, das sich nicht ändert, und die Stufen von Vipassana mit einem Objekt, das sich ändert und wie sie sich ergänzen. Aber dazu kommen wir lieber morgen. Jetzt haben wir schon und vielleicht viel mehr werden wir nicht in diesem Kurs lernen können. Du hast was von drei Objekte der überweltlichen Vertiefungen erzählt und bist dann aber abgebogen. Was sind die drei? Oder habe ich es irgendwie verteilt? Wenn man über Vergänglichkeit meditiert, wird man Nirvana, Aspekt von Nirvana als Animitta. Was heißt Animitta? Zeichenlosigkeit erleben. Wenn man über Konzentration, Übung, Nirvana unmittelbar erlebt, wird man Nirvana erleben als Zustand von Wunschlosigkeit. Und wenn man über Leerheit meditiert, wird man Nirvana sehen in dem Aspekt von Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit, Wunschlosigkeit und Zeichenlosigkeit. Das sind die drei Pforte von Nirvana. Und das sind die Objekte, nur drei Objekte im Buddhismus von überweltlichen Samadhi. Die schmelzen eigentlich zusammen. Nur der Aspekt, im Aspekt different, nicht im Wesen. Wenn man Wunschlosigkeit erreicht hat, dann natürlich auch ist Zeichenlosigkeit, nicht wahr? Warum? Weil Wunsch kommt von Zeichen. Und wenn man Zeichenlosigkeit und Wunschlosigkeit erlebt hat, dann natürlich wird man wohl auch imstande, die Leerheit zu verwirklichen. Aber so wird es erklärt in der Tradition. Dann drei Pforten von Nirvana. Okay. Dann machen wir eine kleine Pause. Heute haben wir genug gelernt. Durchfall, nicht Verstopfung. langsam absorbieren. Ich hoffe, dass ich gebe euch eine bessere Perspektive für Praxis, wenn ich das erfolgreich bin, dann hat dieser Retreat einen Sinn. Dann die Bemühung wird viel leichter, wenn man dieses Verständnis hat. Sonst bemüht man sich, aber mit vielen, vielen Verwirrungen. Diese Mahayana-Lehre ist sehr, sehr praktisch. Auch wenn man sehr, sehr fest an Theravada glaubt. Theravada ist natürlich Grundlage für diese Lehre. Wenn es nicht Theravada gäbe, keine Mahayana. Wenn es keine Mahayana gäbe, auch kein Theravada. Weil ohne Mahayana kein Buddha. Sie ergänzen sich sehr gut. Und es ist sehr wichtig, dass besonders in unserem Kulturkreis wir unterscheiden nicht Theravada und Mahayana. Sie ergänzen sich sehr gut. Und wir sollen uns bemühen, einen Buddhismus als ein Ganzes sehen, nicht als etwas, was widersprüchlich ist. Ist das nicht wahr? Nur dann Buddhismus kann die Gesellschaft beeinflussen. Sonst ist es nur sektarisch oder orientalisch oder was immer. Aber diese Weisheit ist nicht sektarisch, nicht orientalisch. Diese Weisheit ist universale Weisheit. Okay.